Er schaut immer schon hinauf zu seinem Bruder. Hat schneeweiße Air Max an, genau wie sein Bruder. Mittlerweile ist er auch schon drauf wie sein Bruder. iPhone geklaut und dann verkauft wie sein Bruder. Kein Bock mehr auf die Klasse und die Lehrer wie sein Bruder. Er ist eher auf der Straße, da kennt jeder seinen Bruder. Deswegen geht er los zu einem Schalter wie sein Bruder. Und im Hosenbund die Walter wie sein Bruder. Eine Flasche Jägermeister vollgeladen wie sein Bruder. Nimmt er sich die Schlüssel von dem Wagen seines Bruders und dann rein in die Bank, er stellt sich an wie sein Bruder. Der letzte Mensch, der ihm noch helfen kann, ist sein Bruder, Duda. Er will so sein wie sein Bruder, so sein wie du. Pass lieber auf ihn auf, lass den Scheiß nicht zu. Nimm ihn an der Hand und zeig ihm, dass es besser geht. Führ ihn auf den rechten Weg, denn er will so sein wie sein Bruder. Er will so sein wie du. Pass lieber auf ihn auf, lass das Leid nicht zu. Nimm ihn an der Hand und dann zeig ihm, dass es besser geht. Führ ihn auf den rechten Weg. Sie schaut immer schon hinauf zu ihrer Schwester. Braucht morgens viel zu lang im Bad, genau wie ihre Schwester. Sie hat mit 12 das erste Mal geraucht wie ihre Schwester. Und die gleichen Muttermale auf der Haut wie ihre Schwester. Zu oft im Solarium, so wie ihre Schwester. Sie hängt auf jeder Party rum, so wie ihre Schwester. Einen anderen Mann jede Nacht, so wie ihre Schwester. Er nimmt sie mit und legt sie flach, so wie ihre Schwester. Sie steht voll auf so ne Sachen, wie ihre Schwester. Sie könnte damit Kohle machen, so wie ihre Schwester. Die Männer stellen sich bei ihr an, wie bei ihrer Schwester. Der letzte Mensch, der ihr noch helfen kann, ist ihre Schwester, das bist du. Sie will so sein wie ihre Schwester, so sein wie du. Pass lieber auf sie auf, lass den Scheiß nicht zu. Nimm sie an der Hand und zeig ihr, dass es besser geht. Führ sie auf den rechten Weg, denn sie will so sein wie ihre Schwester. Sie will so sein wie du. Pass lieber auf sie auf, lass das Leid nicht zu. Nimm sie an der Hand und dann zeig ihr, dass es besser geht. Führ sie auf den rechten Weg. Er schaut auch ganz bestimmt hinauf zu seinem Vater. Jedenfalls läuft er schon genau wie sein Vater. Und darum sage ich, jetzt ist Schluss, ich bin ein Vater. Ich will nicht, dass er Scheiße fressen muss wie sein Vater. Ich will nicht, dass er auf die Schule scheißt wie sein Vater. Sondern dass er irgendwann mal viel mehr weiß als sein Vater. Ich hoffe, die Polizei bringt ihn nie heim zu seinem Vater. Doch er klebt sich ein Tattoo auf, um zu sein wie sein Vater. Er soll niemals arm sein und hungern wie sein Vater. Und bitte auch auf keinen Fall so dumm sein wie sein Vater. Von mir aus kann er gerne weiter lachen wie sein Vater. Und ich pass auf ihn auf, ich werd es machen wie ein Vater. Und du? Er will so sein wie sein Vater, so sein wie ich. Doch ich pass lieber auf ihn auf, bei mir gibt's so ne Scheiße nicht. Ich nehm ihn an der Hand und zeig ihm, dass es besser geht. Ich führ ihn auf den rechten Weg, denn er will so sein wie sein Vater. Er will so sein wie ich, bei mir gibt's so ne Scheiße nicht. Ich mach die Augen auf und nehm ihn an der Hand und zeig ihm, dass es besser geht. Ich führ ihn auf den rechten Weg, hoffentlich.